Herr der Ringe von John Ronald R. Tolkien. Folge 13. Im Herzen des Alten Reiches. Die Gemeinschaft war wieder am Licht. Doch sie empfanden keine Freude, nur tiefe Trauer und Niedergeschlagenheit. Denn Gandalf war im Kampf mit dem Balrog in den Abgrund gerissen worden, tief in die Schächte von Moria. Aragorn übernahm nun die Führung der Gruppe. Habe ich ihm nicht gesagt, hüte dich, wenn du die Tore von Moria durchschreitest? Wir müssen es ohne Hoffnung versuchen, Freunde. Wir haben einen weiten Weg und viel zu tun. An der Westseite des Tals lag ein See. Sein Wasser war dunkel, tiefblau wie ein klarer Abendhimmel. Das war der Spiegelsee. Ich erinnere mich, wie Gandalf sagte, mögest du dich des Anblicks erfreuen. Nun, ich werde lange wandern, bis ich mich wieder freuen kann. Sams Wunde brannte wie Feuer und Frodos Rippen schmerzten. Er konnte nur unter Anstrengung Atem holen. So musste man bald an einem Bach rasten, um die Wunden und Prellungen zu versorgen. Als Aragorn vorsichtig Frodos alte Jacke hochstreifte, stockte ihm der Atem. Schaut, Freunde, hier ist ein Hobbitfell, um einen Elbenprinzen einzuhüllen. Ein Mithril-Harnisch. Wenn es bekannt wäre, dass Hobbits solche Pelze haben, dann würden alle Jäger von Mittelerde ins Auenland reiten. Jetzt weiß ich, was du mit Bilbo für Heimlichkeiten hattest. Am nächsten Tag überquerten sie wartend den Nimrodel. Im Wasser hatten sie das Gefühl, dass aller Schmutz der Wanderung und alle Müdigkeit von ihren Gliedern gewaschen wurden. Nicht weit von den Wasserfällen des Nimrodel fanden sie eine Gruppe von hohen Bäumen. Ihre Stämme waren gewaltig und ihre Höhe ließ sich nicht erraten. Ich werde hinaufklettern. Bäume sind mir vertraut. Kaum hatte Legolas einen der niedrig hängenden Äste gepackt, da sprach plötzlich eine Stimme aus dem Baumschatten über ihn. Da. Was war denn das? Sei still. Bleibt alle stehen und rührt euch nicht. Und redet auch nicht. Wer sind die da oben? Was sagen sie? Es sind Elben. Ja, es sind Elben. Und sie sagen, ihr atmet so laut, dass sie euch im Dunkeln erschießen könnten. Sie bitten mich, mit Frodo hinaufzuklettern, denn sie scheinen Nachrichten für ihn zu haben. Aus dem Schatten des Baumes wurde eine Strickleiter herabgelassen. Legolas eilte leichtfüßig hinauf und Frodo folgte ihm. Oben saßen drei grau gekleidete Elben. Willkommen, Frodo. Willkommen. Mein Name ist Haldir. Das sind meine Brüder Rumil und Orofin. Wir wussten gar nicht, dass es noch Hobbits in Mittelerde gibt. Aber ihr seht nicht übel aus. Und da ihr mit einem Elben von unserer Sippe gekommen seid, sind wir bereit, euch zu helfen. Ihr müsst heute Nacht hierbleiben. Die Elben erzählten von einer großen Schar Orks, die sie am Rande des Berges nach Norden ziehen sahen. Wenn ihr wirklich aus Moria kommt, kann die Gefahr nicht mehr fern sein. Sie bekamen Essen und Getränke und sogar Kleidung gegen die Kälte des Nachtwindes. Spät in der Nacht wachte Frodo auf. Der Wind hatte sich gelegt, die Mondsichel glänzte durch die Zweige. Er war sicher, dass sich etwas am Fuße des Baumes bewegte. Er schaute durch das Loch der Strickleiter nach unten. Elben konnten es nicht sein, denn die waren geräuschlos. Dann hörte er ganz deutlich ein Geräusch wie Schnuppern und schwaches Kratzen. Etwas kletterte jetzt herauf und atmete leise zischend durch geschlossene Zähne. Dann sah Frodo dicht am Stamm zwei blasse Augen heraufkommen. Sie hielten an, starrten ohne zu blinzeln. Plötzlich wandten sie sich ab und ein schattenhaftes Geschöpf schlüpfte um den Stamm herum und verschwand ganz schnell. Unmittelbar danach kam Haldir den Baum hinaufgeklettert. Da war etwas in diesem Baum, das ich nie zuvor gesehen habe. Es war kein Ork. Es floh, sobald ich den Baumstamm berührte. Ich fürchte, ich weiß, was es war. Der Morgen war noch jung und kühl, als sich die Gemeinschaft wieder auf den Weg machte. Jetzt von Haldir und seinem Bruder Rumil geführt. Dort drüben jenseits des Flusses ist einer von meinem Volk. Ich werde ihm ein Tau zuwerfen. Nachdem ein zweites Tau in Schulterhöhe über dem ersten befestigt war, überquerten sie die dürftige Brücke. Einige behutsam, andere mit großer Leichtigkeit. Von den Hobbits machte es Pippin am besten, da er sicher auf den Beinen war. Er hielt sich nur mit einer Hand fest. Nun, Freunde, jetzt habt ihr den Neid von Lorien betreten. Wir lassen nicht zu, dass Fremde die Geheimnisse des Neid auskundschaften. Deshalb werden wir dem Zwerg Gimli die Augen verbinden. Ich werde nicht mit verbundenen Augen gehen wie ein Gefangener. Und ich bin kein Späher. Mein Volk hat niemals mit irgendeinem Diener des Feindes etwas zu tun gehabt. Und ebenso wenig haben wir den Elben Schaden zugefügt. Ich verrate niemanden. Ich zweifle nicht an dir. Doch so lautet unser Gesetz. Ich will mit unverbundenen Augen weitergehen. Oder heimkehren in mein Land, wo man weiß, dass ich meinen Worten treu bin. Du kannst nicht zurück. Nachdem du so weit gekommen bist, musst du vor den Herren die Herren gebracht werden. Sie sollen über dich entscheiden, wie es ihnen beliebt. Lass deine Axt stecken, Zwerg. Hinter dir stehen geheime Schildwachen. Du würdest erschlagen werden, ehe du sie sähst. Es ist hart für Gimli, anders als die anderen behandelt zu werden. So wollen wir alle unsere Augen verbinden lassen, sogar Legolas. Das wird das Beste sein. Ich bin ein Elb und verwandt mit meinem Volk hier. Zum Kuckuck mit den Elben und Zwergen und ihrer Fehde. Aber allen soll es gleich ergehen. Komm, verbinde unsere Augen, Haldir. Eine lustige Schar von Narren werden wir abgeben. Alle an der Leine, wie blinde Bettler. Im Gänsemarsch ging die Gemeinschaft von Haldir geführt über die Waldwege. Sie rochen die Bäume und das Gras und hörten das Rascheln der Blätter und das Murmeln des Flusses zu ihrer Rechten. Den ganzen Tag marschierten sie so bis in den kühlen Abend hinein. Dann rasteten sie und schliefen, und am nächsten Morgen ging es ohne Hast weiter. Plötzlich hörte Frodo den Klang vieler Stimmen um sich herum. Eine Elbenheerschar war herangekommen. Sie brachten eine Botschaft der Herrin von Lorien. Die plündernden Orks hat man aufgegriffen. Auch ein merkwürdiges Geschöpf ist gesehen worden. Es lief mit gebeugtem Rücken dicht am Boden wie ein Tier und war doch kein Tier. Man hat es nicht ergreifen können. Ihr alle sollt von nun an mit unverbundenen Augen gehen. Selbst der Zwerg Gimli. Offenbar weiß die Herrin, wer zu ihr kommt. Als Frodo die Augenbinde abgenommen wurde, schaut er auf und hielt den Atem an. Sie standen auf einem freien Platz. Links erhob sich ein großer Hügel, bedeckt mit einem Rasen, so grün wie der Frühling. Überall standen Malornbäume, blassgold belaubt. Das Gras war mit goldenen Blüten in Sternenform übersät. Ihr seid nach Cerin Amrod gekommen. Dies ist das Herz des Alten Reiches, wie es vor langer Zeit war. Wir werden hier eine Weile bleiben. Ich dachte immer, dass Elben nur Mond und Sterne im Sinn hätten. Aber das hier, das ist elbischer als alles, wovon ich je gehört habe. Mir ist zumute, als sei ich innerhalb eines Liedes. Sie stiegen auf den Hügel Amrod und kletterten über eine Leiter in einen Baum und hörten in weiter Ferne große Wogen an die Ufer längst vergangener Zeit branden. Frodo schaute nach Süden. Er sah etwas wie eine Stadt aus grünen Türmen. Von dort her schienen ihm die Macht und das Licht zu kommen, die das ganze Land in ihrem Bann hielten. Dann schaute er nach Osten und sah das Land Lorien abfallen zum blass schimmernden Anduin, dem großen Strom. In der Ferne sehe ich Höhenzüge. Sie liegen da wie eine dunkle Mauer. Dort liegt die Festung Südtüsterwald. Sie ist umgeben von einem Wald dunkler Tannen. Und die Bäume kämpfen miteinander und ihre Zweige verrotten und verdorren. Dort steht auf einer steinigen Höhe Dol Guldur, wo der verborgene Feind lange seine Behausung hatte. Wir fürchten, dass er jetzt wieder bewohnt ist, mit siebenfacher Macht. Aragorn blieb still und schweigend etwas abseits. In seiner Hand hielt er eine goldene Blüte und ein Licht leuchtete in seinen Augen. Hier ist das Herz des Elbentums auf Erden. Und hier weilt mein Herz alle Zeit. Es sei denn, ein Licht leuchtete jenseits der dunklen Wege, die wir noch gehen müssen. Am Abend erreichten sie einen Berg, der dicht mit Malornbäumen bestanden war. In ihren reich verzweigten Ästen und zwischen den sich unablässig bewegenden Blättern schimmerten unzählige Lichter, grün, golden und silbern. Sie gingen viele Pfade zwischen den Bäumen entlang und erklommen viele Treppen, bis sie zu den oberen Stadtteilen kam. Dort stand der größte aller Bäume, an ihn gelehnt eine weiße Leiter. Hier wohnen Celeborn und Galadriel. Es ist ihr Wunsch, dass ihr hinaufsteigt und mit ihnen sprecht. Die Leiter führte sie hinauf in den Baum, bis zu einer Ebene, die so geräumig war wie das Deck eines großen Seglers. Darauf war ein Haus gebaut, groß wie eine Königshalle. Die Gemeinschaft trat hinter Haldir in ein ovales Gemach, in dessen Mitte der Stamm des großen Malorn wuchs. Sanftes Licht umgab sie. Viele Elben saßen an den grünen, silbernen Wänden. Auf zwei Sesseln saßen Celeborn und Galadriel Seite an Seite. Sie erhoben sich und waren ernst und schön in ihren weißen Gewändern. Neun sollten aufbrechen, so hieß es in der Botschaft. Aber vielleicht ist der Plan geändert worden. Nein, der Plan ist nicht geändert worden. Gandalf der Graue ist in den Schatten gestürzt. Er ist in Moria geblieben. Daraufhin brachen alle in lautes Wehklagen aus und Aragorn musste die ganze traurige Geschichte ihrer Wanderung unter den Bergen von Moria erzählen. Ich will euch nicht Rat geben und sagen, tut dies oder tut jenes. Aber das will ich euch sagen. Eure Fahrt steht auf des Messers Schneide. Geht nur ein weniges fehl, so wird sie scheitern, was den Untergang für alle bedeutet. Und doch besteht Hoffnung, solange die ganze Gemeinschaft treu bleibt. Nach diesen Worten hielt Galadriel sie mit ihren Blicken gefangen und schaute schweigend der Reihe nach jeden Einzelnen an. Keiner außer Legolas und Aragorn vermochten ihren Blick lange zu ertragen. Sam errötete gleich und ließ den Kopf hängen. Ihr seid erschöpft nach so viel Trauer und Plage. Nun sollt ihr ruhen. Und wir wollen eine Weile nicht von eurem Weg sprechen. Warum bist du plötzlich so rot geworden, Sam? Man könnte denken, du hast ein schlechtes Gewissen. Sie schien in mich hineinzusehen und mich zu fragen, was ich tun würde, wenn sie mir Gelegenheit gäbe, zurück ins Auenland zu fliegen, zu einer hübschen kleinen Höhle mit einem eigenen Gärtchen. Komisch. Genau dasselbe Gefühl hatte ich auch. Vielleicht war es eine Prüfung. Und was hat sie dir angeboten, Boromir? Das sage ich nicht. Aber Frodo hat sie lange im Blick gehabt. Ja, Aber was immer mir dabei in den Sinn kam, will ich für mich behalten. Na, sei vorsichtig. Ich bin nicht so sehr überzeugt von dieser Elbenherrscherin und ihren Absichten. Sprich nicht schlecht von Frau Galadriel. In ihr und in diesem Land gibt es nichts Böses, sofern es nicht jemand selbst hierher bringt. Sie blieben einige Tage in Lorien. Die ganze Zeit über schien die Sonne, nur dann und wann fiel ein sanfter Regen, und wenn er vorbei war, hinterließ er alles rein und frisch. Eines Abends gingen Frodo und Sam im kühlen Dämmerlicht spazieren. Was hältst du jetzt von den Elben, Sam? Es gibt Elben und Elben. Dieses Volk hier scheint unser einem näher zu sein. Ob sie das Land gemacht haben oder das Land sie, wer weiß es. Wenn irgendein Zauber dabei ist, dann sitzt er ganz tief. Man kann ihn überall sehen und fühlen. Aber man sieht niemanden, der ihn bewirkt. Plötzlich sahen sie Frau Galadriel auf sich zukommen. Sie sprach kein Wort, winkte sie nur zu sich. Sie führte sie über eine Treppe in eine grüne Mulde hinunter. Im Grunde der Mulde stand auf einem niedrigen Sockel eine breite, flache, silberne Schale und daneben ein silberner Krug. Ein Bach floss murmelnd in der Nähe. Galadriel füllte die Schale mit dem Wasser des Baches bis zum Rand und hauchte dann darauf. Hier ist Galadriels Spiegel. Ich habe euch hierher gebracht, damit ihr hineinschauen könnt, wenn ihr wollt. Und was werden wir sehen? Was du sehen wirst, wenn du den Spiegel frei wirken lässt, kann ich nicht sagen. Denn er zeigt Dinge, die waren, Dinge, die sind und Dinge, die noch sein mögen. Ich will gern mal gucken, Herrin. Ich hätte nichts dagegen, mal eben zu sehen, was gerade zu Hause so vor sich geht. Dann sieh hinein. Aber berühre nicht das Wasser. Sam kletterte auf den Sockel und beugte sich über die Schale. Zuerst sah er Sterne, dann verschwanden sie. Er sah Äste von Bäumen, die bald wieder verblassten. Dann sah er wieder Bäume, die schwankend und krachend zu Boden stürzten. Hey, das ist dieser Sandigmann, der Bäume abhackt, was er nicht sollte. Da, das ist doch die alte Mühle an der Straße nach Wasserau, die schöne Allee. Aber jetzt bemerkte Sam, dass die alte Mühle verschwunden war. Ein großes Gebäude aus roten Ziegeln stand dort und Leute waren in der Arbeit. In der Nähe war ein roter Schornstein. Schwarzer Rauch schien sich über die Oberfläche des Spiegels zu kräuseln. Da geht irgendeine Teufelei vor im Auenland. Ich kann nicht hierbleiben. Sie haben den Beutelhaldenweg aufgegraben. Ich muss nach Hause. Du kannst nicht nach Hause gehen. Erinnere dich, dass der Spiegel viele Dinge zeigt. Und nicht alle müssen schon geschehen sein. Nun, Frodo? Willst du nicht hineinschauen? Frodo stieg auf den Sockel und sah eine graue Straße und eine Erscheinung von Gandalf. Dann erblickte er Bilbo an einem Tisch voller Papiere. Rasche Szenen folgten, ein tosendes Meer, Schiffe und ein Strom mit einer bevölkerten Stadt. Dann eine Festung mit 7 Türmen, Rauch, Feuer und Kampf. Und dann wieder ein kleines Schiff, das im Nebel verschwand. Plötzlich sah er ein Auge, das den ganzen Spiegel ausfüllte. Es war glasig wie ein Katzenauge. Es suchte und suchte Und plötzlich wusste Frodo, was es suchte. Der Ring, der an einer Kette um seinen Hals befestigt war, zog ihn nach unten. Der Spiegel schien heiß zu werden. Frodo glitt vornüber. Berühre den Spiegel nicht. Berühre das Wasser nicht, Frodo. Berühre es nicht. Frodo richtete sich auf und trat zitternd von der Schale zurück. Ich weiß, was du gesehen hast. Habe keine Angst. Ich sage dir, Frodo, dass ich, während ich mit dir spreche, den dunklen Herrscher wahrnehme. Und immer trachtet er, mich und meine Gedanken zu sehen. Aber noch ist die Tür verschlossen. Sie hob die Arme gegen den Abendstern, und seine Strahlen glänzten auf dem Ring an ihrem Finger. Ich weiß, wo du hinschaust, Frodo. Wahrlich. Einer der drei ist an Galadriels Finger. Es ist Ninja, der Ring aus Adamant. Und ich bin sein Hüter. Der Feind vermutet es, dass ich ihn trage, aber er weiß es noch nicht. Dein Kommen ist wie der Vorbote des Schicksals. Denn wenn du scheiterst, dann werden wir dem Feind offenbart. Und was wünscht ihr? Das, was sein sollte, sein wird. Ich will euch den einen Ring geben, wenn ihr ihn verlangt, Frau Galadriel. Viele Jahre habe ich darüber nachgesonnen, was ich tun würde, wenn mir der große Ring in die Hände fiel. Anstelle des dunklen Herrschers willst du eine Königin einsetzen. Und ich werde nicht dunkel sein, sondern schön und entsetzlich, wie der Morgen und die Nacht. Schön wie das Meer und die Sonne und der Schnee auf dem Gebirge. Grausam wie Sturm und Blitz. Stärker als die Grundfesten der Erde. Alle werden mich lieben und verzweifeln. Aber ich bestehe diese Prüfung. Ich werde in den Westen gehen und Galadriel bleiben. So. Und nun lasst uns zurückgehen. Denn nun haben wir uns entschieden. Und der Strom des Schicksals fließt weiter. Ich wünschte, ihr würdet seinen Ring nehmen, Herrin. Ihr würdet die Dinge in Ordnung bringen. Ihr würdet manche Leute zahlen lassen für ihre Gemeinheiten. Das würde ich, Sam. So würde es anfangen. Aber damit würde es nicht aufhören. Leider. Lasst uns gehen.